Text 21. Verleihung der Samuel-Bloch-Medaille an Karl Pfeiffer. Eine Sendung der Ökologischen Linken Wien, Ökoli. Am 24. November 2003 erhielt Karl Pfeiffer in den Räumlichkeiten der israelitischen Kultusgemeinde Wien die Samuel-Bloch-Medaille der Aktion gegen den Antisemitismus in Österreich verliehen. Wer war Josef Samuel Bloch, nach dem die Auszeichnung benannt ist? Und wer ist Karl Pfeiffer? So viel vorweg. Beide, ersterer im vorigen Jahrhundert, letzterer bis heute, sind bekannt für ihren unermüdlichen Kampf gegen den grassierenden Antisemitismus. Die Musik zur Sendung stammt von der Gruppe Dobrek Bistro und wurde ihrer gerade eben erschienenen CD Bistro Live entnommen. Unterwegs heißt das erste Lied der CD und erschien uns passend für eine Sendung über Karl Pfeiffer, der seit seiner Vertreibung aus Österreich durch die Nationalsozialisten 1938 Zeit seines Lebens unterwegs ist. Wir hören nun die Begrüßung und die einleitenden Worte der Kammerschauspielerin Elisabeth Orth. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Nachdem heute die Zwieperis Kajetschule evakuiert werden musste, nach einer Bombendrohung, möchte ich Ihnen, deshalb habe ich so bedeutungsvoll gesagt, einen schönen guten Abend. Wir wollen ihn uns machen, trotzdem, und das große Wort trotzdem steht über der gesamten Arbeit des heute zu Ehrenden. Über ihrer gesamten Arbeit, glaube ich, steht das Wort trotzdem. Ich möchte mich im Namen der Aktion gegen den Antisemitismus in Österreich sehr herzlich bei der israelitischen Kultusgemeinde bedanken. Stellvertretend für Sie, Dr. Ariel Musikant. Und stellvertretend für alle Mitglieder der Aktion möchte ich unsere Ehrenpräsidentin, Professor Erika Weinzierl, sehr herzlich begrüßen. Die Josef Samuel Bloch Medaille geht an Karl Pfeiffer. Eine Grußbotschaft habe ich auszurichten von Professor Dr. Klaus Lohrmann. Sehr geehrter Herr Pfeiffer, ich muss heute an einer Veranstaltung des Instituts für Geschichte der Juden in Österreich in Langenlois teilnehmen, also an einem Ort, der aufgrund seiner jüngsten Geschichte öffentliche Bemühungen erfordert, die wohl in unserem gemeinsamen Sinne sind. Trotzdem hätte ich gerne an der für Sie hochverdienten Ehrung teilgenommen. Und ich bitte daher, die Entschuldigung für mein Fernbleiben nicht formal zu nehmen. Die heute an Sie zu vergebende Bloch-Medaille erinnert mich an eine gemeinsame Veranstaltung, an der wir vor über 20 Jahren teilgenommen haben, die im Rahmen der damals bestehenden Aktion Rabbi Bloch stattfand und bei der ich Gelegenheit hatte, erstmals Ihr reiches Wissen und Ihr Engagement bezüglich des Antisemitismus in Österreich und in Ungarn mit großer Bewunderung kennenzulernen. Die Bloch-Medaille soll auch die Erinnerung an diese Zeit wachhalten, in der wir beispielsweise beigetragen haben, mit einer Unterschriftenaktion Friedrich Peter als dritten Nationalratspräsidenten zu verhindern. Ich möchte Ihnen daher auf diesem Wege herzlich zu Ihrer heutigen Ehrung gratulieren und hoffe, dass wir noch viele Jahre an unserer gemeinsamen wichtigen Aufgabe weiterarbeiten werden. Ihr Klaus Lohrmann. Wer ist Karl Pfeiffer? Home, Page, www.ballhausplatz.at. Am Ende des Ausdrucks aus dem Internet, worin mit dürren Worten und Daten ein Mensch seine Beschreibung erfährt, gibt es einen Link. Doppelpunkt. Aus Sicherheitsgründen muss hier auf ein Foto verzichtet werden. Siehe Zielperson der rechtsextremen Szene, Doppelpunkt, Karl Pfeiffer. Nicht immer ganz bequem, ich würde sagen, immer unbequem. Und nicht nur der rechtsextremen Szene. Ich würde sagen, der Szene Österreich. Radikal, konfliktfreudig, angriffslustig, unbeugsam, konsequent und unerschrocken. Mit solchen Eigenschaften schafft man sich hierzulande wahrhaftig nicht nur Freunde. Da fliegt schon ab und an das dümmliche Wort vom Nestbeschmutzer und das vom ewig gestrigen Juden durch die Luft. Ich frage, wer macht es sich da bequem? Karl Pfeiffer, verjagt aus diesem Land seiner Geburt, nach Flucht, Kibbutz, Dienst in Israels Armee, heimgekehrt in dieses Land, das auch ihn nie zurückgeholt hat, geblieben bis heute. Er war 23 Jahre jung, als er heimkam und hat in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag gefeiert. Aber ich möchte ihn selbst zu Wort kommen lassen, aus seinen Erinnerungen. Der französische Polizist, der mich in Paris im 5. Stock der Polizeidirektion ohrfeigte, tat dies nicht mit voller Kraft. Er redete auf mich in Französisch und Jiddisch ein. Doch die Wahrheit zu sagen, warum ich denn keinen Zeugen hätte, meine Flucht aus dem ungarischen Arbeitslager hätte mich bis nach Paris gebracht und dafür hätte ich keinen Zeugen, könne nicht stimmen, die Geschichte. Er redete auf mich in Französisch und Jiddisch ein. Wahrscheinlich ein Jude, dachte ich mir. Zuvor hatte mich ein anderer Polizist kräftiger geohrfeigt. Nach einigen Stunden des handgreiflichen Zuredens ermüdete der Polizist. Nach einer Woche Haft wegen illegalen Grenzübertritts, zu meiner Verhandlung wurde ich in einen Gerichtssaal gebracht. Verteidiger hatte ich keinen. Die Fragen des Richters verstand ich nicht. Das Ganze dauerte keine Minute. Brachte mich ein Polizeiauto zum österreichischen Konsulat. Der Konsul, ein freundlicher Herr, ich glaube ein Vorarlberger, hörte sich meine Geschichte an und sagte mir unverblümt, ich glaube Ihnen. Wenn also alles stimmt, dann sind Sie selbstverständlich österreichischer Staatsbürger. Schon dachte ich, er würde mir ein Reisedokument ausstellen. Da schaute er mich von der Seite an und bemerkte nach einer Kunstpause, Sie werden denken, ich sei ein Antisemit. Ich bin es nicht. Doch eben weil ich es nicht bin, rate ich Ihnen, nicht nach Österreich zurückzukehren. Und Karl Pfeiffer weiter. Nach meiner Rückkehr nach Wien musste ich mich nach Baden begeben, um im Rathaus den Auszug aus der Heimatrolle meines Vaters zu beschaffen. Ein Beamter traf mich auf den Treppen des Rathauses und fragte, ob ich denn der Sohn des Herrn Ludwig Pfeiffer sei. Als ich dies bejahte, sagte er, kannte Ihren Vater. Er war ein feiner Mann, obwohl... Und dann wurde er ganz rot im Gesicht. Trotz des Rats des Vorarlbergers und trotz dieses roten Gesichtes, wahrscheinlich haben sich die beiden Extreme noch etwas angenähert, aber nicht wirklich, sind sie heute noch hier, Herr Pfeiffer. Könnte die Josef-Samuel-Bloch-Medaille ein kleines Zeichen des Dankes dafür sein, dass Sie trotzdem zurückgekommen und trotzdem geblieben sind? Möge es uns und unseren Kindern beschieden sein, in ein paar Jahren nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen zu müssen, ob der Erkenntnis, das hat uns der Karl Pfeiffer schon um die Jahrhundertwende vorausgesagt, das Unheil, nämlich am Ende einer unheilvollen Entwicklung nach rechts. Karl Pfeiffer, aber wie sehr kommt es auf mich an? So wie es auf jeden anderen Menschen ankommt. Danke. Thank you. Es folgt die Laudatio von Professor Dr. Wolfgang Neugebauer vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Herr Präsident der Kultusgemeinde, Frau Präsidentin und Frau Ehrenpräsidentin der Aktion gegen den Antisemitismus, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Karl Pfeiffer. Es ist mir eine besondere Freude, die Laudatio für Karl Pfeiffer zu halten, weil ich mich ihm über die normale kollegiale Zusammenarbeit hinaus freundschaftlich verbunden fühle und ich zutiefst überzeugt bin, dass aufgrund seines Lebenswerkes, seines Einsatzes im Kampf gegen den Antisemitismus und Rassismus ein würdiger Träger der Josef-Samuel-Bloch-Medaille ist. Lassen Sie mich zuerst einleitend erklären, warum die Aktion gegen den Antisemitismus diese Medaille gestiftet hat und welche Persönlichkeiten damit ausgezeichnet worden sind. Wie Ihr Name sagt, bemüht sich die Aktion, eine traditionsreiche Organisation, gegründet von Bertha von Suttner, dem in unserem Land tief verwurzelten und in beispiellosen Verbrechen kulminierenden Antisemitismus entgegenzuwirken. Profilierte Persönlichkeiten wie Kavi Hauser, Erika Weinzierl und Elisabeth Ort als Vorsitzende haben der Aktion ihren Stempel aufgedrückt. Um besondere Verdienste zu würdigen, wurde 1994 die Josef-Samuel-Bloch-Medaille gestiftet. Sie erinnert an einen mutigen, streitbaren und klugen Juden, der als Rabbiner von Floridsdorf und als Reichsratsabgeordneter 1883 bis 1895 wirkungsvoll den Antisemitismus bekämpfte. Er wies in einem Gerichtsverfahren einen der übelsten antisemitischen Hetzer dieser Zeit, den Prager Universitätsprofessor und Ritualmordpropagandisten August Rohling in die Schranken, der mit seiner Schrift Der Talmud-Jude den katholischen Antisemitismus geschürt hatte und später von der Nazi-Propaganda instrumentalisiert wurde. Der erste mit dieser nach Rabbiner Dr. Bloch benannten Medaille ausgezeichnete war Universitätsprofessor Dr. Kurt Schubert, der langjährige Ordinarius für Judaistik an der Universität Wien. Als zweite folgte Universitätsprofessorin Dr. Erika Weinzierl, die Grand Dame der österreichischen Zeitgeschichte. Kurt Schubert und Erika Weinzierl, die katholische Einstellung, Philosemitismus im besten Sinne dieses Wortes und gemeinsames politisch-geistiges Wirken seit 1945 verbindet, sind in einem Atemzug und als erste zu nennen, wenn wir Verdienste von Nichtjuden für die österreichischen Juden und bei der Bekämpfung von antisemitischen Vorurteilen würdigen wollen. Der dritte Ausgezeichnete war Professor Rudolf Gelbart, auf dessen Verdienste und vorbildliches Wirken in der israelitischen Kultusgemeinde, bei den sozialdemokratischen Freiheitskämpfern und in der demokratischen Öffentlichkeit in diesem Kreis nicht besonders hinzuweisen brauche. Ich komme nun auf den Mann zu sprechen, der heute als vierter in dieser Reihe bedeutender Persönlichkeiten ausgezeichnet wird, Karl Pfeiffer. Nicht immer ganz bequem heißt der zutreffende Titel eines Buches von ihm. Karl Pfeiffer war und ist kein bequemer Mensch. Er hatte sich in diesem Land nicht bequem eingerichtet. Er konnte dies auch gar nicht, denn schon als Kind war er mit Antisemitismus, Diskriminierung und Judenverfolgung konfrontiert. 1928 in Baden bei Wien geboren und aufgewachsen, musste er schon früh erfahren, was es heißt, als Jude in feindlicher Umgebung zu leben. Nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an Hitlerdeutschland und den damit verbundenen gewalttätigen Ausbruch des österreichischen Antisemitismus musste die Familie Pfeiffer im Sommer 1938 nach Ungarn flüchten. Das von Ausgrenzung und diskriminierte Gefühl, gespeiste Gefühl der universellen Ausgeschlossenheit führte ihn zum Linkspluralismus. So trat Karl Pfeiffer 1940 dem Hashomer Hatzair, einer auch in Ungarn illegalen jüdisch-sozialistischen Jugendgruppe, bei. Dort erwuchs ihm das Bewusstsein der drohenden Gefahr durch den Vernichtungsantisemitismus. Während viele seiner Verwandten dem Holocaust zum Opfer fielen, konnte sich Karl in Sicherheit bringen. Anfang 1943 war unter 50 jüdischen Kindern und Jugendlichen, die auf abenteuerliche Weise die Flucht nach Palästina schafften. Voller Begeisterung für das jüdisch-sozialistische Aufbauwerk fand Karl in einem Kibbutz eine neue Heimat. Doch auch hier war das Leben nicht sicher, waren doch die jüdische Bevölkerung Palästinas und der sich formierende Staat Israel von Anfang an in seiner Existenz tödlich bedroht. Zwischen 1947 und 1949 kämpfte Karl in der Haganah und später in der israelischen Armee. Zunächst für die Unabhängigkeit und dann für den Bestand Israels. Das wird ihm heute von linken Antizionisten vorgehalten. Dr. John Bunzel, der angeblich ein Freund Israels sein will, wirft Karl Pfeiffer vor, dass er an der palästinensischen Nakba, der Katastrophe, beteiligt war und für Letzteres niemals eine Verantwortung übernommen hat. Diplom-Ingenieur Tawafa Bagayati, Repräsentant der Initiative muslimischer Österreicher, dem offenbar diese heutige Ehrung missfällt, schreibt mir am 16. November, dass Karl Pfeiffer als militanter Besatzer nach Israel hingefahren war und als solcher dort agierte. Ein 15-Jähriger, der mittel- und waffenlos vor den narzisstischen Judenverfolgungen aus Europa geflüchtet ist, wird zum Besatzer herabgewürdigt und zum Schuldigen an einer Katastrophe hingestellt, die in Wirklichkeit durch den Aggressionskrieg der arabischen Nachbarn gegen Israel ausgelöst worden ist. Eine solche, einen Überlebenden des Holocaust diffamierende Sichtweise ist nicht nur aufs Schärfstens zurückzuweisen, sondern es ist auch kritisch zu hinterfragen, wo die Grenze zwischen Kritik an Israel und dem Antisemitismus zu ziehen ist. Dass Karl Pfeiffer trotz seiner schmerzlichen Erfahrungen nach Österreich zurückkehrte, sich mit diesem Land auseinandersetzte, zeugt von einem hohen Maß an Leidensbereitschaft und Konfliktfähigkeit. Seine Unbeugsamkeit und seine Konsequenz, aber auch seine politische Grundhaltung als radikaler Demokrat und Sympathisant der linken Zionisten sorgten dafür, dass er auch in der jüdischen Gemeinde und mit der österreichischen Sozialdemokratie kein leichtes Leben hatte. Die Anfänge nach seiner Rückkehr 1951 waren nicht leicht. Die jüdischen Rückkehrer aus dem Exil waren ja nicht eingeladen worden, zurückzukehren. Sie wurden auch nicht wie der Kriegsverbrecher Walter Reeder von einem Minister mit Handschlag empfangen. Karl arbeitete in verschiedenen Berufen durchaus erfolgreich, er sich immer stärker der politischen Publizistik zuwandte. Bald wurde er zu einem leidenschaftlichen Streiter gegen den in den 60er und 70er Jahren zunehmend in der Linken grassierenden Antisemitismus, der sich antizionistisch gebärdete. Zunächst in Leserbriefen und dann als Autor in verschiedenen Zeitungen widmete sich Karl daneben dem realen Sozialismus in Ungarn und den Nazi-Kontinuitäten in der Zweiten Republik Österreich. Er scheute auch nicht die Auseinandersetzung mit Bruno Kreiskys Positionen zu den Juden, zu Israel und zu den Palästinensern. Diese Kritik am österreichischen Sonnenkönig, die auch dessen Verhältnis zu den alten Nazis und zur Peter FPÖ aufgriff, wurden von vielen, auch in der damaligen Kultusgemeinde, nicht gutiert. Zwischen 1982 und 1985 arbeitete Karl Pfeiffer hauptberuflich als Redakteur der Gemeinde, dem Organ der israelitischen Kultusgemeinde. Dem zunehmenden Selbstbewusstsein der unter Kreisky in der Defensive befindlichen jüdischen Gemeinde verlieh Karl Pfeiffer Ausdruck. Aber nicht nur in der Gemeinde, auch in vielen Medien des In- und Auslandes, nicht zuletzt als Korrespondent des israelischen Rundfunks, hat er unzählige kritische Beiträge und Kommentare verfasst. Sie löschten nicht selten kontroversielle Diskussionen aus. Ich denke etwa daran, welches Aufsehen sein Interview mit dem FPÖ-Chef Jörg Haider erregte, in dem dieser den hitlerdeutschen Angriffskrieg gegen die Sowjetunion als Verteidigungskampf für Europa hinstellte. Auch seine kritischen Fragen bei der ersten im Fernsehen live übertragenen Pressekonferenz der schwarz-blauen Regierung im Februar 2000 wurden gewiss nicht angenehm empfunden. Weniger bekannt ist, dass Karl Pfeiffer auch dazu beitrug, dass die berüchtigte Grundendorfer Rede von Haider 1995 an die Öffentlichkeit gelangte. Sein Engagement brachte Karl Anfang 2000 den Vorwurf des vom Haider-Berater Andreas Mölzer herausgegebenen Zeitschrift zur Zeit ein, den rechtsextremen Politologen Professor Pfeifenberger in den Tod gehetzt zu haben. Karl hatte die pfeifferschen Auslassungen im FPÖ-Jahrbuch als NS-Töne qualifiziert, was Pfeifenberger dann in Konflikt mit dem österreichischen Recht brachte. Einem Verbotsgesetzverfahren entzog sich Pfeifenberger mutmaßlich durch Selbstmord, wofür der jüdische Journalist Karl Pfeiffer verantwortlich gemacht wurde. Aus dem vielfältigen publizistischen Werk Karl Pfeiffers möchte ich vor allem auf die fundierten Beiträge zur postkommunistischen Entwicklung in Ungarn und in Kroatien hinweisen. So sehr er die Überwindung der kommunistischen Diktatur begrüßte, so wenig Verständnis hatte er für chauvinistische, rassistische und antisemitische Strömungen in diesen neuen Demokratien. Seine Artikel verschonten auch nicht den Präsidenten Kroatiens, Franjo Tudjman, der die Shoah relativiert hatte. Karl Pfeiffer übte immer wieder auch Kritik an der israelischen Politik und schrieb gegen fundamentalistische Strömungen in Israel. Wogegen er sich aber stets mit Nachdruck wandte, war Antisemitismus im Neuen Gewand, war vor allem der unzulässige Vergleich der Shoah mit vermeintlichen oder tatsächlichen Übergriffen Israels im Nahostkonflikt, weil auf diese Weise der in der Geschichte beispiellose Genozid verharmlost und der Unterschied zwischen der Demokratie Israel und den diktatorischen oder autoritären arabischen Regimes geebnet wird. Diese Tendenzen, die einseitig gegen Israel gerichtete Kritik in europäischen Medien und Politik, die der politisch-moralischen Delegitimierung des jüdischen Staates dienen, haben sich leider in den letzten Monaten verschärft. So hat zum Beispiel der Chefredakteur der Zukunft, Albrecht Karl Konecny, Israel als Gesellschaft der Gewalt bezeichnet, die ihr moralisches Kapital verspielt habe, wobei als einzigen Beweis für diese Behauptung die Demütigung eines Palästinensers durch eine israelische Polizistin anführte. Ein diesbezüglicher Leserbrief Karl Pfeiffers wurde von der Zukunft nicht veröffentlicht, nach Protesten von mir und anderen bei SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer wurde dann mir das Recht zu einer Stellungnahme eingeräumt. Dieser Beitrag mit dem Titel Israelkritik, Antisemitismus, Versuch einer Abgrenzung ist mehrere Monate nicht veröffentlicht worden und erst nach neuerlichen Protesten in der Novembernummer der Zukunft erschienen. Die Folge unserer klaren Stellungnahme zu diesen neuen antisemitischen Strömungen waren heftige Angriffe gegen Karl Pfeiffer, mich und andere Mitarbeiter des Dokumentationsarchivs, wobei das politische Spektrum von Sozialdemokraten über stalinistische Kommunisten, trotzkistische Sektierer jüdische Antizionisten, freiheitliche und Saddam-Sympathisanten bis hin zu verschiedenen arabischen und islamischen Gruppierungen reichte. Ich denke, wenn wir von auf der einen Seite von Leuten wie dem FPÖ-Jungpolitiker Johann Gudenus gerade wieder als kommunistisch bezeichnet werden und auf der anderen Seite von islamischen Fundamentalisten der intellektuellen und ideologischen Nähe zu US-Kriegsideologen beschuldigt werden, so liegt das Dokumentationsarchiv auf dem richtigen Weg. Seit seiner Pensionierung ist Karl Pfeiffer aktiver denn je. Reist zu Veranstaltungen im In- und Ausland, macht Interviews, schreibt Artikel und Leserbriefe. Im Dokumentationsarchiv, dessen Kuratorium er angehört, ist er fast täglich anwesend. Er recherchiert, diskutiert und vor allem hilft er, wenn es notwendig ist. So besorgte er mir zum Beispiel im Jahr 2001 für einen Prozess, den Jörg Haider gegen mich angestrengt hatte, ein Haider-Interview im israelischen Fernsehen. Wir sind ihm für diese seine Unterstützung sehr dankbar und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich empfinden für ihn hohe Wertschätzung und Sympathie. Für mich ist Karl Pfeiffer einer der wichtigsten streitbaren Publizisten Österreichs. Nicht nur, weil er im Bereich Vergangenheitsaufarbeitung und Antifaschismus seine Schwerpunkte setzt, sondern weil er eine moralische Instanz, ein unbeugsamer, ein unbequemer ist, der herausfordert, bewegt und mutig, unheilvollen, antidemokratischen und menschenverachtenden Tendenzen mit all seiner Kraft entgegenwirkt. Ich meine, Karl Pfeiffer ist ein würdiger Nachfolger des Rabbiners Bloch und er verdient es daher, mit dieser Medaille ausgezeichnet zu werden. Die Josef Samuel Bloch-Medaille kommt von einer kleinen, im bescheidenen Rahmen wirkenden Organisation, aber sie kommt aus den Herzen der Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bitte die Präsidentin der Aktion gegen den Antisemitismus, Frau Kammerschauspielerin Elisabeth Ort, die Medaille zu überreichen. Es folgt die Rede der Zeithistorikerin Erika Weinzierl. Ich will nicht lange Herrn Pfeiffer von seiner Dankesrede abhalten, aber Frau Dr. Adunka hat mich ersucht, hier bei ihrer Ehrung ein paar Worte zu sprechen und das habe ich also gern akzeptiert und das tue ich auch jetzt. Ich kenne sie seit vielen Jahren von vielen einschlägigen Veranstaltungen als engagierten Kämpfer gegen den Antisemitismus, aber wirklich kennengelernt habe ich sie, glaube ich, erst durch die Lektüre dieses ihres Buches, nicht immer ganz bequem, wurde ja schon genannt. Und hier ist es also doch von höchstem Interesse zu lesen, wie sie sich wann, wogegen engagiert haben. Und sie haben in diesem Buch behandelt Österreich, Nahost, Jugoslawien, Ungarn, Verschiedenes. Und ich finde, dass sich sozusagen durch die Vertreibung, den Exodus, die Rückkehr und den ständigen Kampf, den sie ja bis zum heutigen Tag führen, eben eine ganze Aura von Widerstandswillen gegen eine Pest gebildet hat, gegen die auch ich seit vielen Jahren, ich bin 3 Jahre älter als Sie, seit vielen, vielen Jahren kämpfe. Ich will mir eigentlich für Sie und für mich, ich weiß nicht mehr, wie lange ich leben werde, aber Sie sind jünger, und daher werden Sie sicher länger leben. Ich will mir für Sie und mich nicht die Hoffnung nehmen lassen, dass es uns doch gelingt, in diesem unseren gemeinsamen Heimatland Österreich den so lange auch von der Kirche getragenen Antisemitismus, und ich bin katholisch und daher hat mich dieser Antisemitismus immer besonders geschmerzt, dass wir gegen den doch auch weiterhin in der Zukunft gemeinsam kämpfen können und vielleicht auch Erfolge haben. Professor Weinzierl hat mir schon mein Schlusswort eigentlich vorweggenommen, weil ich auch optimistisch enden will. Aber bevor ich das tue, möchte ich mich bei allen, die gekommen sind, bei Herrn Bezirksvorsteher Ex Dr. Schmitz, bei Ariel Musikant, bei Frau Professor Weinzierl, bei Frau Kammerschauspielerin Ort, bei meinem lieben Freund Dr. Wolfgang Neugebauer, bei allen lieben Freunden, die ich hier sehe, herzlich bedanken. Vor allem aber möchte ich meiner Frau danken, denn ohne ihren Beistand in den letzten 14, 15 Jahren hätte ich vieles nicht machen können. Meine Frau, Dr. Neugebauer hat es erwähnt, ich hatte also, bevor ich klagte, hatte ich schon 3 Jahre einen Prozess, den dieser Dr. Pfeifenberger gegen mich anstrengte. Und da möchte ich Ihnen schon die Geschichte erzählen, wie der Anwalt Dr. Lansky uns bat, doch eine Sprachanalyse dieses Artikels von Dr. Pfeifenberger zu machen. Und meine Frau, die protestantisch ist und aus Deutschland kommt, und christlich sozialisiert wurde, hatte diese Sprachanalyse gemacht und etwas passierte ihr, was mir als jemand, der überlebt hat und der auch einen Krieg überlebt hat, und zwar an der Front, dass ich manchmal Albträume hatte, das war schon irgendwie verständlich. Aber meine Frau, nachdem sie diese Arbeit machte, bekam sie einen Albtraum, weil es wirklich albtraumhaft ist, wenn in der Zweiten Republik 50 Jahre, nachdem dieses Land von den Alliierten befreit wurde, ein Jude vor Gericht steht und beweisen muss, dass die Juden 1933 nicht den Krieg an Deutschland erklärt haben. Viele von den Anwesenden sind glücklicherweise zu jung, um sich an den Schock bzw. die Betroffenheit zu erinnern, den der Fernsehfilm der Herr Karl Anfang der 60er Jahre verursacht hat. Was mir schon damals auffiel, war die Tatsache, dass der Held dieses Stückes mit all seinem Opportunismus und seiner gemütlichen Niedertracht doch auch eine gescheiterte Existenz war. Gewünscht hätte ich mir ein Stück über den gebildeten Herrn Karl, der es in diesem Land immer noch schaffte, je nach der politischen Wetterlage seine Meinung rechtzeitig zu ändern, um dann heraufzugehen und es sich zu richten. Doch dieses Stück ist noch nicht geschrieben, und wenn jemand es schreiben würde, dann kann sie, er mit Klagen nach § 111 üble Nachrede rechnen, denn einige prominente Österreicher könnten sich betroffen fühlen. Doch zum Glück gab und gibt es in diesem Land immer auch andere Menschen, die versuchten und versuchen aufzuklären. Und da denke ich vor allem an Menschen wie Frau Professor Weinzierl, an Menschen wie Professor Kurt Schubert und auch an diejenigen, die begriffen, um was es hier geht. Und deswegen danke ich besonders dieser Aktion für diese Ehrung. Als ich vor 52 Jahren nach Österreich zurückkam, musste ich bald erkennen, wie notwendig diese Aktion ist. Ich würde mir wünschen, dass sie nicht nur von Künstlern, Intellektuellen und anderen interessierten Menschen, sondern auch von Politikern der demokratischen Parteien offen und offensiv unterstützt wird. Nicht wegen der paar tausend Juden, die noch in diesem Land leben, sondern wegen der geistigen und politischen Hygiene, die unsere Gesellschaft braucht. Bei all dem, was uns in den letzten Jahren betroffen gemacht hat, muss auch gesagt werden, dass der Wiener Bürgermeister Michael Häupl und der Vorsitzende der Grünen Alexander van der Bellen offen und vor einem Millionenpublikum im ORF gegen die Instrumentalisierung von Antisemitismus in der österreichischen Politik aufgetreten sind. Diese Parteien haben deswegen keine Stimmen verloren. Das ist ein ermutigendes Zeichen und sollte von anderen Politikern, die noch auf Meinungsumfragen schielen, als Beispiel genommen werden. Gerade letzte Woche erhielt mein Freund Wolfgang Neugebauer das goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien und im Roten Saal des Rathauses kamen auch seine Konflikte mit seiner Partei, mit der SPÖ, zur Sprache, aber auch wie es ihm gelang, das DÖV als überparteiliche Institution weiterzuentwickeln. Sicher kein Zufall, dass bei seiner und der Auszeichnung von Herbert Exenberger neben grünen und sozialistischen Mandataren auch prominente Mitglieder der ÖVP anwesend waren. Die Aktion gegen Antisemitismus und das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes verkörpern für mich das B-Ideal, das ideale Österreich. Österreich war für mich nie eine Insel der Seligen, aber das DÖV ist eine Insel der Ruhe, der Gelassenheit und Menschenfreundlichkeit und auch ein Ort, wo Menschen, die aus verschiedenen politischen Parteien und Religionen kommen, sich wohlfühlen. Das war das halbe volle Glas. Bitte erschrecken Sie nicht, wenn ich nun vom halb leeren Glas spreche und von den Problemen, die mich, aber auch andere Menschen beschäftigen. Wir erleben immer wieder, wie Menschen, die im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen und denen es oft gar nicht bewusst ist, antisemitische Aussprüche von sich geben. Wenn doch eine negative Reaktion kommt, dann wird behauptet, man hätte die Absicht nicht verstanden oder es war ja nicht so gemeint. Hier nur ein Beispiel aus letzter Zeit. Der griechische Komponist Mikis Theodorakis verglich launig das jüdische Volk mit dem griechischen und fand, Zitat: Die Juden stehen an der Wurzel des Bösen. Theodorakis nahm später seine Aussage zurück. Zitat: Meine Aussagen betrafen die Rolle des Ministerpräsidenten Sharon und der Juden in den USA und ihre Rolle in der Aggressionspolitik des amerikanischen Präsidenten Bush. Diese Phänomene sind die Wurzel des Bösen. Nun ist auch diese Aussage von Theodorakis zu kritisieren. Haut sie doch in die gleiche Kerbe wie der ehemalige Ministerpräsident von Malaysia und der deutsche Neonazi Horst Mahler, die eine jüdische Weltherrschaft herbeifantasiert. Doch was sagte Theodorakis wirklich? Er meinte, wegen ihrer reichen Geschichte seien die Griechen, anders als die Juden, nicht aggressiv geworden. Zitat: Sie, er meinte die Juden, hatten nur Abraham und Jakob, Schatten. Wir hatten den großen Perikles hier. Und spätestens jetzt muss man fragen, wieso es kommt, dass ein Mann wie Theodorakis, der seit Jahrzehnten in der Politik ist, wenn es um Juden geht, einige schlimme antisemitische Stereotypen von sich gibt, wonach die Juden schon immer böse und aggressiv waren, siehe die Bibel, hingegen die alten Griechen friedfertig. Dann aber, kennend die Parteilichkeit der meisten Medien, deutet er dies um in eine Kritik am Staat Israel und viele nehmen ihm das noch ab. Wir beobachten in Österreich noch ein anderes Phänomen, das Besorgnis erweckt. Antisemitismus bzw. antisemitische Äußerungen werden nicht als solche erkannt, denn viele Österreicher reduzieren diesen auf den Vernichtungsantisemitismus der Nazi, als ob es nicht schon vorher andere antisemitische Strömungen, ich meine politische Strömungen, in diesem Land gegeben hätte. Wer also diesbezüglich noch so konkrete Kritik wagt, dem wird oft entgegengehalten, er würde damit jemand beschuldigen, ein Verbrechen nach dem NS-Verbotsgesetz begangen zu haben, und das ist dann der Gipfel der Frechheit. Dem Kritiker wird vorgeworfen, er würde damit dem Kampf gegen Antisemitismus schaden. Das Traurige ist, dass diese Argumentation von Linken kommt, die doch angetreten sind für Emanzipation und Gleichberechtigung. Genug der Klagen. Ich freue mich insbesondere darüber, dass ich hier verhältnismäßig viel junge Menschen sehe. Das gibt zur Hoffnung Anlass. Die Zeit, so hoffe ich, wird kommen, in der die Aktion gegen Antisemitismus überflüssig sein wird. Denn dieser wird aus Politik und Medien verschwinden. Und das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes wird sich nicht mehr mit aktuellem Rechtsextremismus beschäftigen müssen, weil dieser auf kleine Randgruppen beschränkt ist. Ich fürchte, diese Zeit, trotz der optimistischen Ansage von Frau Professor Weinzier, nicht mehr zu erleben. Wenn ich einen kleinen Beitrag dazu geleistet habe, dass diese Zeit kommt, dann erfüllt mich das mit Freude und ich bin sicher, dass jüngere Österreicherinnen und Österreicher die Stafette von uns, die wir noch die Schrecken des Nationalsozialismus erlebt haben, übernehmen werden. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit. Das letzte Lied dieser Sendung ist nicht auf der CD von Dobrik Bistro zu finden. Der Violinist der Gruppe, Aljoscha Bitz, spielte es auf der Gedenkkundgebung an das Novemberpogrom der Nationalsozialisten am 9. November 2003, bei der 65 Jahre danach nicht Nazis, sondern sogenannte Linke der unter anderem auf der Universität aktiven Gruppe Sedunia und Mitglieder des arabischen Palästina-Clubs Jüdinnen und Juden auf den Straßen Wiens angriffen und einzuschüchtern suchten. Auch Karl Pfeiffer hielt bei dieser Gedenkkundgebung noch unter dem Eindruck des antisemitischen Angriffs eine Rede. Wir hören nun also die Hatikva, die Hoffnung, gespielt von Aljoscha Bitz, und verabschieden uns von den Hörerinnen und Hörern, nicht ohne nochmals herzlich Karl Pfeiffer zur Samuel-Bloch-Medaille zu gratulieren.